buntes Treiben schon die ganze Nacht. Gefüllt mit Alkohol wird unser Geisterschiff für die nächste große Party wird gemacht. Du musst dich entscheiden, es ist deine Wahl. Wir versprechen dir, das hier ist bestimmt das letzte Mal. Das ist unser Leben, laut und wild und frei. Oh, oh, oh, oh, oh. Wir setzen uns für Segel, bald ist es vorbei. Oh, oh, oh, oh. Nur der Sturm bestimmt.